Das Italian Squad musste mehrfach umziehen, nachdem verdächtige Italiener gesehen wurden, die Petrosinos Einsatzzentrale ganz eindeutig observierten. Das Leben des Detectives schwebte ständig in Gefahr. Fast täglich bekam er Briefe, die ihm mitteilten, er werde für seine Arbeit mit dem Leben bezahlen. Laut Schätzung eines Journalisten erhielt der Detective im Laufe seiner Karriere tausende Drohbriefe und war das Ziel hunderter Mordkomplotte. »Die haben keine Fantasie«, sagte Petrosino einem Freund bei der Lektüre eines dieser Briefe. »Sie schreiben alle immer nur dasselbe.« Die Briefe hob er nie auf. Er überflog sie kurz und warf sie dann in den Papierkorb. Es kam zu verdächtigen Begegnungen. Petrosino wurde auf den Straßen Manhattans immer wieder von Fremden angerempelt. Wenn der Passant ihn anblickte und weiterging, beschlich den Detective das ungute Gefühl, der Mann sei ein Mörder gewesen, der im letzten Augenblick die Nerven verloren hatte. Auf der Straße hatte er die Hand stets an der 38er Smith & Wesson in seiner Tasche, den Finger am Abzug. Einmal kam ein Reporter zu Petrosinos Mietshaus in der Charles Street, um Details für einen Artikel zu erfragen. Es war spät am Abend, und der Journalist wartete auf dem dunklen Flur im Erdgeschoss darauf, dass der Detective nach Hause kam. Nach ein paar Minuten sah er Petrosinos bulligen Schemen durch die Tür in den erleuchteten Windfang treten. Er selbst lehnte an der Wand im Schatten. Als Petrosino in den Flur trat, sprach er ihn an, ohne daran zu denken, wie wachsam dieser Mann durchs Leben gehen muss, der über Jahre hinweg all den Rachedurst auf sich gezogen hat, zu dem kriminelle Italiener von Natur aus fähig sind. Bevor der Reporter etwas sagen konnte, sprang Petrosino nicht etwa zurück, sondern direkt auf ihn zu und drückte ihn mit solcher Wucht gegen die Wand, dass ihm die Luft wegblieb. Erst jetzt gelang es dem Journalisten, seinen Namen zu rufen. Der Detective ließ sofort von ihm ab. »Petrosino lachte nicht«, erzählte der Reporter. »Er nickte nur und sagte, ich dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Eines Tages kriegen die mich.«